Deutschlandfunk. Nachtradio. Und im Nachtradio gibt es heute den Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist Günther Jansen. In diesem Monat, vor 40 Jahren, erschien das wohl bekannteste Album der Rock- und Popgeschichte. Genau war es am 1. Juni 1967. In den letzten Tagen und Wochen konnte man schon so einiges darüber hören und lesen. Und ganz unabhängig davon, wie man es damals fand oder heute findet, eine ausführliche Sendung wie diese lohnt sich allemal für das Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need someone to love. I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try. from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Die Geschichte der Beatles ist vielfach dokumentiert und allen Fans natürlich bekannt. Zum Beispiel das Jahr 1966. Im August erschien das Album Revolver. Im gleichen Monat, am 29.08., gaben sie ihr letztes Live-Konzert in San Francisco. Danach gingen die vier erstmal eigene Wege. John Lennon spielte in Richard Lesters Film How I Won the War. Paul McCartney blieb in London, schrieb eine Filmmusik und interessierte sich für den sogenannten Underground, Musik, bildende Kunst. Ringo Starr lebte mit seiner Familie einfach ein paar Wochen faul in Surrey, wie er sagte, getting fat. Und George Harrison flog nach Indien, um Sitar, Yoga und überhaupt die indische Philosophie und Kultur zu studieren. Zum ersten Mal seit 5 Jahren waren sie mal nicht als Band zusammen und es gab schon Gerüchte, die Beatles seien ausgebrannt und am Ende. Aber am 24. November ging es weiter in den Abbey Road Studios ihrer Plattenfirma EMI. Und dort sollten in den kommenden 4 Monaten die Aufnahmen entstehen, um die es heute bis 3 Uhr geht. Eben der Anfang von Seite 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, übergehend in With a Little Help from My Friends. Neben den Beatles spiele ich aber auch Coverversionen. Hier zum Beispiel Syreeta, die war Anfang der 70er Jahre mal die Ehefrau von Stevie Wonder. She's Leaving Home. Yeah. In diesem Soundcheck gibt es nur Sgt. Pepper Stücke, aber nicht nur Originalaufnahmen der Beatles. Als erste eben Syreeta, ihr Ehemann Stevie Wonder, hat Anfang der 70er Jahre zwei Alben für sie produziert, ganz im Stil seiner eigenen Alben jener Jahre, wie Music of My Mind oder Talking Book. Das heißt, er hat auch das allermeiste selbst gespielt, wie eben auch bei She's Leaving Home. Syreeta sang, alles andere an Instrumenten und auch die Background-Stimmen, leicht verfremdet, kamen von Stevie Wonder. Danach die englische Band Gomez aus dem Jahr 2000, ihre Version von Getting Better. Das ist ein Lied, das wir heute insgesamt viermal hören werden. Das Original Sgt. Pepper Album ist ja auch nur 40 Minuten lang, das heißt zwei Sendestunden brauchen unbedingt weiteres Futter. Und bei der Vorbereitung habe ich einige Coverversionen entdeckt bzw. wiederentdeckt. Und jetzt meine ich nicht nur die ganz bekannten Joe Cocker with a little help from my friends oder Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds. Da kommt übrigens gleich nach Lovely Rita, hier mal nicht gesungen von Paul McCartney als drittes Stück von Seite 2, sondern von Michelle Schockt. When it gets dark, throw my heart away. Standing by the parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in a ticket in a little white book. In a cast, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a woman. Lovely Rita, meet her man. May I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Like to see her again. Got the bill, Rita paid it. Took her home, nearly made it. Sitting on the sofa with a sister or two. Lovely Rita, meet her man. Where would I be without you? Give us a weekend. Lovely. trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. The grow so incredibly high. Yeah. Das war eine Nummer 1 Single für Elton John in den USA im Januar 1975, Lucy in the Sky with Diamonds. Zu jedem einzelnen Lied auf Sgt. Pepper gibt es Geschichten, die fast schon zum Allgemeinwissen gehören. So oft hat man sie gehört und gelesen. Zum Beispiel Lucy in the Sky with Diamonds. Lennons Sohn Julian hatte ein Bild einer Mitschülerin namens Lucy gemalt. Und auf Johns Frage, was da sonst noch zu sehen sei, hat er gesagt, der Julian, das ist doch Lucy in the Sky with Diamonds mit den Anfangsbuchstaben LSD. John Lennon hat das immer so erklärt. Auch oft erwähnt die Zeitungsmeldungen, die er für seinen Text A Day in the Life aufgeschnappt hatte, zum Beispiel über die 4000 Holes in Blackburn, Lancashire und so weiter. Oder wie dieses letzte Lied auf Seite 2 aus eigentlich zwei Liedern zusammengebastelt wurde und zunächst eine Lücke bis zum Wecker gelassen wurde, wo denn Paul anfängt mit seinem Teil. Und diese Lücke wurde erst später mit einem 40-köpfigen Orchester geschlossen, wobei die Musiker langsam vom tiefsten Ton bis zum hohen E spielen sollten. Aber ohne auf die Nebenleute, was die gerade spielen, zu hören. Also es sollte eine schöne gestaltete Kakophonie werden. Und das dann alles nochmal, also noch ein größeres Orchester. Und das alles dann auf 4 Spuren. Und wie ganz am Ende der mächtige Klang mehrerer Konzertflügel über 40 Sekunden anhielt, all das und viel mehr wissen nicht nur eingefleischte Beatles-Fans. Ich glaube, kein Album ist so analysiert worden wie Sgt. Pepper. Bei der ganzen Literatur und was man alles weiß und wie oft man die Lieder schon gehört hat, vergisst man manchmal am Ende sogar die Musik. Und mir ging es so bei der Vorbereitung, die berührt mich jedes Mal wieder. Besonders A Day in the Life. Sugar Bum Fairy, Sugar Bum Fairy. I read the news today, oh boy, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. the holes were rather small. They had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. Day in the Life zunächst vom Love-Album aus dem letzten Jahr, wo ja viele Stücke durcheinander gehen oder nur mal als Sample auftauchen. Bei diesem Stück aus Sgt. Pepper wurde es aber fast 1:1 übernommen, bis auf ganz kleine mixtechnische Feinheiten. Danach die australische Band The Triffids, die waren ein paar Jahre mal ein bisschen bekannt in der Indie-Szene, in den 80ern war das, ihre Version von Good Morning, Good Morning. Das einzige von George Harrison geschriebene Lied auf Sgt. Pepper war bzw. ist Within You, Without You. Hier jetzt von Stephanie Dawson, das ist eine neue Sängerin, Stückeschreiberin aus den Vereinigten Staaten. Ihr Debütalbum ist gerade bei uns erschienen, A Lily for the Spectre. Dieses Within You, Without You ist da allerdings nicht mit enthalten. It's getting better since you've been mine. Im Soundcheck geht es heute um Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das Beatles-Album, das vor 40 Jahren den sogenannten Summer of Love als Soundtrack begleitete. Und es geht auch um andere, die die Sgt. Pepper-Stücke jeweils auf ihre Art interpretieren. Nach Stephanie Dawson von heute eben The Wedding Present von vor circa 20 Jahren, zusammen mit Emily Fletcher als Gastsängerin. Getting Better, geschrieben von Paul McCartney und auf dem Beatles-Album auch von ihm gesungen, wie jetzt auch von Paul McCartney. Hier allerdings live auf seiner Back in the World Tour vor 4-5 Jahren. Be alone. Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in the love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Do you need anybody? I just need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Das ist auch eine Rarität, nie erschienen auf einem offiziellen Album der Beach Boys. Das waren sie ohne Brian Wilson, dafür mit Bruce Johnston als Leadsänger, With a Little Help from My Friends, aufgenommen im Herbst 1967. Ich sagte schon zu Beginn, in der Beatles-Pause zwischen dem letzten Live-Auftritt Ende August und dem Beginn der Aufnahmen im November 1966 war George Harrison für einige Wochen in Indien. Musikalisch hat sich das in seinem Beitrag zum Sgt. Pepper Album hörbar niedergeschlagen. Within You, Without You. Hier eine reine Instrumentalversion aus der Anthology-Serie Mitte der 90er Jahre. Thank you. Within You, Without You, den Text dazu gab es vorhin schon bei Stephanie Dawson und auch noch in der zweiten Stunde bei einer anderen Version. Apropos Texte, Sgt. Pepper war das erste Album in der Geschichte der Rockmusik, Popmusik, bei dem sämtliche Songtexte komplett abgedruckt waren auf dem aufklappbaren Innencover. Das ist auch wieder so eine kleine Nebenextra-Geschichte im großen Sgt. Pepper-Komplex. Nach den Nachrichten geht's weiter damit. Hier noch ein bisschen gepflegte Jazz-Unterhaltung. When I'm 64 mit dem englischen Saxophonisten Courtney Pine und Combo.